Erster mein Sohn, vergiss meine Regeln nicht. Behalte meine Gebote in deinem Herzen. Zweiter, dann wirst du lange leben. Du wirst viele gute Jahre haben. Dritter, sei immer liebevoll und treu. Behalte diese Dinge immer bei dir. Vierter, du wirst klug sein. Dann finden Gott und die Menschen dich gut. Fünfter, vertraue Gott von ganzem Herzen. Verlasse dich nicht nur auf dein Wissen. Sechster, denke bei allem an Gott. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Siebter, denke nicht, dass du selbst sehr klug bist. Habe Respekt vor Gott und meide das Böse. Achter, das ist gut für deinen Körper. Es macht dich gesund und stark. Neunte, ehre Gott mit deinem Besitz. Gib ihm den ersten Teil von deinem Geld. Zehnter, dann werden deine Scheunen voll sein. Du wirst sehr viel Wein haben. Elfter, mein Sohn, lehne die Erziehung von Gott nicht ab. Sei nicht traurig, wenn er dich korrigiert. Zwölfter, Gott korrigiert die Menschen, die er liebt. Er macht es wie ein guter Vater. Dreizehnter, ein Mensch ist glücklich, wenn er klug wird. Es ist gut, wenn er lernt. Vierzehnte, Klugheit ist besser als Silber. Sie ist wertvoller als reines Gold. Fünfzehnter, sie ist wertvoller als Edelsteine. Nichts Schönes ist so gut wie sie. Sechzehnter, sie gibt dir ein langes Leben. Sie bringt auch Reichtum und Ehre. Siebzehnter, ihre Wege sind schön. Alle ihre Pfade bringen Frieden. Achtzehnter, sie ist wie ein Baum des Lebens. Wer sie festhält, wird glücklich sein. Neunzehnter, Gott baute die Erde mit Klugheit. Er baute den Himmel mit Verstand. Zwanzigster, durch sein Wissen teilte er das Wasser. Die Wolken geben den Regen. 21. Mein Sohn, verliere die Klugheit nicht. Behalte immer deinen Verstand. 22. Das gibt dir ein gutes Leben. Es ist wie schöner Schmuck für dich. 23. Dann gehst du sicher deinen Weg. Du wirst nicht stolpern. 24. Wenn du schläfst, hast du keine Angst. Dein Schlaf wird ruhig sein. 25. Du musst keine Angst vor plötzlichem Unglück haben. Böse Dinge werden dich nicht treffen. 26. Gott gibt dir Sicherheit. Er passt auf dich auf. 27. Hilf armen Menschen, wenn du kannst. Tu Gutes, wenn du die Kraft hast. 28. Sag nicht, komm morgen wieder. Gib es heute, wenn du es hast. 29. Plane nichts Böses gegen deinen Nachbarn. Er vertraut dir und wohnt bei dir. 30. Streite nicht ohne Grund mit anderen. Besonders wenn sie dir nichts getan haben. 31. Sei nicht neidisch auf böse Menschen. Mache es nicht so wie sie. 32. Gott mag keine falschen Menschen. Aber er ist ein Freund von guten Menschen. 33. Gott straft das Haus der Bösen. Aber er segnet das Haus der Guten. 34. Gott lacht über stolze Menschen. Aber er ist gut zu bescheidenen Menschen. 35. Kluge Menschen bekommen Ehre. Aber dumme Menschen werden sich schämen.